Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiotexte. Literarische Lesungen. Immer dienstags und donnerstags ab 21 Uhr sowie Sonn- und Feiertags ab 11 Uhr. Diese Frau verwandelt ein Diner im Café Anglais in eine Art Liebesaffäre. Eine Liebesaffäre von der edlen, romantischen Sorte, wo man nicht mehr unterscheidet, was körperliche und was geistige Begierde und Sättigung ist. So heißt es über Babette. Und ich darf Sie heute einladen zum Essen, zum Diner, zur klassischen Lesung und zu Babettes Fest von Tanja Blixen, gelesen von Wiebke Puls. Ich finde das eine ganz wunderbare Lesung für die letzten zwei Ausgaben der Radiotexte am Donnerstag in diesem Jahr. Herzlich willkommen dazu, sagt Judith Heidkamp. Die beiden Hausherrinnen trafen ihre kleinen Vorbereitungen im Wohnzimmer. In die Küche wagten sie keinen Fuß zu setzen, denn Babette hatte sich auf rätselhafte Weise einen Kombüsenmaat von einem im Hafen liegenden Schiff gegriffen. Den Jungen, den Martin damals die Schildkröte hatte bringen sehen, er sollte ihr in der Küche helfen und das Essen auftragen. Und nun hatten die beiden, die dunkelhaarige Frau und der rothaarige Junge, gleichsam als Hexe mit Hausgeist diese Regionen in Besitz genommen. Den Damen blieb völlig unbekannt, was da seit Tagesanbruch an Feuern brannte und an Kesseln brodelte. Tischwäsche und Geschirr waren wie von Zauberhand geplättet und geputzt. Gläser und Karaffen standen bereit. Nur Babette wusste, woher sie kamen. Da wäre sie schon mitten in den Vorbereitungen, die gute Babette. Aber so weit sind wir ja noch lange nicht. Wir beginnen in Schlichtheit, Bescheidenheit und Gebet in der kleinen pietistischen Gemeinde in diesem norwegischen Dorf um 1900. Am Rand der Welt also. Eine gutartige Kargheit, die uns ja jetzt in der Adventszeit besonders fern ist. Und ihr wird dann von Tanja Blixen im Laufe dieser Novelle eine gutartige Fülle gegenübergestellt. Es geht einmal nicht darum, über Völlerei und Überfluss zu klagen, sondern um den Zauber des aus dem Vollen Schöpfens, wenn die eine Seite die gibt, und das ist die Köchin Babette, das aus vollem Herzen tut, und wenn die andere Seite die nimmt, ohne Gier auskommt. Auch das wird der Fall sein. Vielleicht kennen Sie die Verfilmung dieser Geschichte aus den 80er Jahren, ein sehr opulentes Bilderkunstwerk über Kochen und Essen. Unsere Lesung gibt die Möglichkeit, eigene Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Und vielleicht haben Sie dann am Schluss ja selbst Lust auf ein hingebungsvolles Fest bekommen. Sie hören die Stimme der Schauspielerin Wiebke Puls von den Münchner Kammerspielen, die sie mitnimmt nach Norwegen, über 100 Jahre zurück. Viel Vergnügen, Tanja Blixen, Babettes Fest, erster von zwei Teilen. Zwei Damen in Berlevåg. In Norwegen gibt es einen Fjord, einen langen, schmalen Meeresarm zwischen hohen Bergen, mit Namen Berlevåg-Fjord. Am Fuß der Berge liegt die kleine Stadt Berlevåg, die wie ein Puppenstädtchen aus dem Kinderbaukasten aussieht. Lauter hölzerne Häuserchen in Grau, Gelb, Rosa und vielen anderen Farben. 65 Jahre ist es her, da lebten in einem der gelben Häuser zwei ältere Damen. Die Damenwelt trug zu jener Zeit die Turnüre, und die beiden Schwestern hätten sich mit allem Anstand so kleiden können, denn sie waren rank und schlank gewachsen. Doch sie hatten nie auch nur den geringsten Modeartikel besessen, sich vielmehr zeitlebens in züchtiges Grau und Schwarz gehüllt. Ihre Taufnamen waren Martin und Philippa, nach Martin Luther und seinem Freund Philipp Melanchthon. Ihr Vater war Propst gewesen und ein Prophet, Gründer einer pietistischen Partei oder Sekte, die in ganz Norwegen bekannt und hoch angesehen war. Die Mitglieder versagten sich die Freuden dieser Welt, denn die Erde mit ihren sämtlichen Gaben galt ihnen als eine Art Sinnentrug, und die einzige Wirklichkeit war das neue Jerusalem, nach dem sie strebten. Sie enthielten sich jeglichen üblen Worts. Ihre Rede war ja, ja und nein, nein. Und sie nannten einander Brüder und Schwestern. Der Propst hatte spät geheiratet und war nun schon lange tot. Seine Jünger wurden Jahr für Jahr geringer an der Zahl, weißhaariger, kahlköpfiger und schwerhöriger. Und allmählich bildete sich unter ihnen auch ein gewisses streitsüchtiges Querulantentum heraus, so dass in der Gemeinde betrüblicherweise zuweilen Spaltungen entstanden. Doch kamen sie immer noch zusammen und lasen und deuteten das Wort des Herrn. Sie hatten alle die Propsttöchter noch als kleine Mädchen gekannt, und in ihren Augen waren die beiden immer noch zwei recht junge Dinger, an denen man um ihres seligen Vaters willen mit besonderer Liebe hing. In dem gelben Haus hatten die Gemeindemitglieder das Gefühl, dass der Geist ihres Meisters bei ihnen war. Hier fühlten sie sich zu Hause und geborgen. Die beiden Damen hatten ein französisches Dienstmädchen mit Namen Babette. Das war eine ungewöhnliche Sache für zwei pietistische Weibsleute in einem norwegischen Städtchen, so ungewöhnlich, dass es nach einer Erklärung verlangte. Die Leute von Berlevåg fanden diese Erklärung in der Frömmigkeit und Herzensgüte der beiden Schwestern. Die Propsttöchter gaben ihre Zeit und ihr bisschen Geld für Werke der Nächstenliebe hin. Kein mühseliger und beladener klopfte umsonst an ihre Tür. Und auch Babette war vor 12 Jahren als ein Flüchtling an diese Tür gekommen, halb irre vor Kummer und Sorge. Die wahre Ursache freilich für Babettes Anwesenheit im Hause der Schwestern lag weit zurück in vergangener Zeit und ruhte tief verborgen in den Kammern des Menschenherzens. Martins Liebhaber. Als junge Mädchen waren Martin und Philippa außerordentlich hübsch gewesen, von der beinahe übernatürlichen Schönheit eines blühenden Obstbaums oder des ewigen Schnees. Auf Bällen und Gesellschaften waren sie nie zu sehen, aber die Leute drehten sich um, wenn sie ihnen auf der Straße begegneten, und die jungen Männer von Berlevåg gingen in die Kirche, um sie hereinkommen zu sehen. Die jüngere von den Schwestern hatte zudem eine reizende Stimme, die am Sonntag die Kirche mit Wohllaut erfüllte. Für die Brüderschaft des Propstes bedeutete die irdische Liebe und so auch die Ehe nichts Besonderes, im Grunde eigentlich nicht mehr als Sinnentrug. Dennoch ist es möglich, dass mehr als einem unter den älteren Gemeindebrüdern die beiden Mädchen köstlich erschienen als Edelsteine und dass sie dieses dem Gemeindevorstand auch nicht vorenthielten. Der Propst aber hatte erklärt, für ihn in seinem Amt seien die beiden Töchter gleichsam die rechte und die linke Hand. Wer könne da wünschen, ihn ihrer zu berauben? Die beiden schönen Mädchen waren zu einer Idealvorstellung von himmlischer Liebe erzogen. Sie wussten von nichts anderem und ließen sich nicht berühren von weltlichen Flammen. Und doch hatten sie den Herzensfrieden von zwei Herren aus der großen Welt außerhalb Berlevågs gestört. Es gab da einen jungen Offizier namens Lorenz Löwenhjelm, der in seiner Garnisonstadt ein flottes Leben geführt und sich verschuldet hatte. Im Jahre 1854, als Martin 18 und Philippa 17 waren, schickte ihn sein empörter Vater für einen Monat auf Besuch zu seiner Tante auf das alte Landhaus Fossum, nicht weit von Berlevåg, wo er Zeit haben würde, nachzudenken und sich zu bessern. Eines Tages ritt er ins Städtchen und traf Martin auf dem Marktplatz. Er schaute hinunter auf das hübsche Mädchen, sie schaute auf zu dem schönen Reitersmann. Als sie vorüber war und seinen Augen entschwand, wusste er nicht, ob er seinen eigenen Augen trauen konnte. In der Familie Löwenhjelm gab es eine Überlieferung, wonach vor langen Jahren ein Angehöriger des Hauses eine Hüldre gefreit habe, einen weiblichen Berggeist aus Norwegen, der von solcher Schönheit war, dass die Luft um ihn herum glänzte und zitterte. Seit damals hatten immer wieder Mitglieder der Familie das zweite Gesicht besessen. Der junge Lorenz war sich bisher nie einer besonderen spiritistischen Veranlagung bewusst gewesen. In diesem Augenblick aber stieg vor ihm plötzlich und machtvoll die Vision eines höheren und reineren Lebens auf. Ohne Gläubiger, Zwangsvollstreckungen und elterliche Moralpauken. Ohne unsympathische heimliche Gewissensnöte und stattdessen mit einem sanften, goldhaarigen Schutzengel, der einen leiten und belohnen würde. Durch seine fromme Tante erhielt er Zutritt zum Hause des Propstes und sah, dass Martin ohne Hütchen noch viel hübscher war. Er folgte ihrer schlanken Gestalt mit anbetenden Blicken Umso nichtswürdiger und verächtlicher schien ihm die Figur, die er selber in ihrer Nähe machte. Mit Verwunderung und Schrecken stellte er fest, dass er nichts zu sagen wusste und dass ihm auch aus dem vor ihm stehenden Glas Wasser keine Eingebung zustieg. »Gnade und Wahrheit, liebe Brüder, sind einander begegnet«, sprach der Propst. »Recht tun und selig werden, verschmelzen wie in einem Kuss.« Ach, den jungen Mann beschäftigte in seinen Gedanken einzig der Augenblick, da Lorenz und Martin in einem Kuss verschmelzen würden. Er wiederholte seinen Besuch ein übers andere Mal, und jedes Mal kam er sich dabei kleiner, unbedeutender und verächtlicher vor. Abends, wenn er ins Haus der Tante zurückgekehrt war, schleuderte er die blank gewichsten Reiterstiefel in die Zimmerecke. Ja, es kam vor, dass er den Kopf auf den Tisch legte und zu weinen begann. Am letzten Tag seines Aufenthalts machte er einen letzten Versuch, Martin seine Empfindungen mitzuteilen. Bisher war es ihm immer leicht gefallen, einem hübschen Mädchen zu sagen, ich liebe dich. Aber die zärtlichen Worte stockten ihm im Halse, als er dem Mädchen ins Gesicht sah. Als er sich bei der Gesellschaft verabschiedet hatte, begleitete ihn Martin mit einem Kerzenleuchter an die Haustür. Das Licht fiel voll auf ihren Mund und warf den Schatten ihrer langen Wimpern der Stirn entgegen. Schon im Begriff, in stummer Verzweiflung von dannen zu gehen, fasste er auf der Schwelle jählings ihre Hand und presste sie an seine Lippen. »Ich gehe für immer fort«, rief er. »Ich werde sie nie, niemals wiedersehen. Das habe ich gelernt hier, dass das Schicksal hart ist, dass es Dinge gibt auf dieser Welt, die unmöglich sind.« Als er wieder zu Hause in seiner Garnisonstadt war und sich sein Abenteuer überlegte, musste er entdecken, dass ihm der Gedanke daran nicht angenehm war. Während die anderen jungen Offiziere von ihren Liebesgeschichten redeten, begrub er die seine in sich. Denn von der Offiziersmesse aus gesehen und sozusagen mit deren Augen war es ein ziemlich klägliches Abenteuer. Wie hatte es nur geschehen können, dass sich ein Husarenleutnant von einem Haufen dürrwangiger Sektierer in den teppichlosen Zimmern eines Pfaffenhauses aus dem Feld und in die Flucht hatte schlagen lassen? Bei diesem Gedanken erschrak er tief und Panik überkam ihn. War es das alte Familienübel, das ihn wie einen Wahnsinnigen immer noch das traumhafte Bild eines Mädchens mit sich herumtragen ließ, das so schön war, dass es die Luft ringsum vor Reinheit und Heiligkeit glänzen machte? Er wollte kein Träumer sein. Er wollte sein wie seine Offizierskameraden. So riss er sich denn zusammen und beschloss mit einer Gewaltanstrengung, wie er sie in seinem jungen Leben noch nie aufgebracht hatte, dass er alles vergessen wollte, was ihm in Berlevåg geschehen war. Von nun an, beschloss er, würde er vorwärts blicken, nicht rückwärts. Er würde sich auf seine Karriere konzentrieren, und der Tag würde kommen, da er in einer glänzenden Umgebung eine glänzende Figur machen würde. Seine Mutter war zufrieden mit dem Ergebnis seines Besuches in Fossum und drückte in ihren Briefen der Tante ihre Dankbarkeit aus. Sie wusste nicht, auf welchen seltsamen, gewundenen Wegen ihr Sohn seinen erfreulichen moralischen Standpunkt erreicht hatte. Der ehrgeizige junge Offizier lenkte bald die Aufmerksamkeit seiner Vorgesetzten auf sich und wurde ungewöhnlich rasch befördert. Man schickte ihn nach Frankreich und Russland, und bei seiner Rückkehr verheiratete er sich mit einer Hofdame der Königin Sophia. In diesen hohen Gesellschaftskreisen bewegte er sich mit Anmut und Selbstverständlichkeit, zufrieden mit seiner Umwelt und mit sich selber. Im Laufe der Zeit zog er sogar Nutzen aus gewissen Redewendungen und Gedankenverbindungen, die sich ihm damals im Hause des Propstes eingeprägt hatten, denn Frömmigkeit war zur Zeit bei Hofe in Mode. Im gelben Haus in Berlevåg lenkte Philippa zuweilen das Gespräch auf den hübschen, schweigsamen jungen Mann, der so plötzlich aufgetaucht und so plötzlich wieder verschwunden war. Ihre ältere Schwester wusste darauf immer freundlich zu antworten, mit einem ruhigen und hellen Gesicht, und ließ die Unterhaltung auf andere Gegenstände übergehen. Philippas Liebhaber. Ein Jahr darauf kam eine noch bedeutendere Persönlichkeit als Leutnant Löwenhjelm nach Berlevåg. Der große Sänger Achille Papin aus Paris hatte eine Woche lang an der Königlichen Oper in Stockholm gastiert und dort wie überall das Publikum hingerissen. Eines Abends hatte ihm eine Dame des Hofes, die von einem Roman mit dem Künstler träumte, die wilde, großartige Landschaft Norwegens geschildert. Seine eigene romantische Natur wurde durch die Erzählung angesprochen und er nahm seinen Weg zurück nach Frankreich entlang der norwegischen Küste. Doch in der majestätischen Umgebung fühlte er sich klein. Er hatte niemanden, mit dem er sprechen konnte, und versank in Melancholie, in der er sich als alten Mann empfand, am Ende seiner Karriere, bis er an einem Sonntag, da ihm nichts Besseres einfiel, in die Kirche ging und Philippa singen hörte. Da wusste und verstand er alles in einem einzigen Augenblick. Denn hier waren die schneeigen Gipfel, die wilden Blumen und die weißen nordischen Nächte in die ihm geläufige Sprache der Musik transponiert und dargebracht in der Stimme einer jungen Frau. Wie Lorenz Löwenhjelm hatte er eine Vision. »Allmächtiger Gott«, dachte er, »deine Macht ist ohne Ende und deine Barmherzigkeit reicht bis in Wolkenhöhen. Das ist ja eine Opernprimadonna, die Paris zu ihren Füßen sehen wird.« Achille Papin war zu jener Zeit ein schöner Mann von 40 Jahren mit schwarzem Lockenhaar und einem roten Mund. Die Vergötterung landaus, landein hatte ihn nicht verdorben. Er war ein gutherziger Mensch und ehrlich gegen sich selbst. Er ging geradewegs zu dem gelben Haus, nannte seinen Namen, der dem Propst nichts sagte, und erklärte, er halte sich aus Gesundheitsgründen in Berlevåg auf und werde sich in dieser Zeit glücklich schätzen, die junge Dame als Schülerin zu unterrichten. Die Pariser Oper erwähnte er nicht, sondern verbreitete sich darüber, wie herrlich Fräulein Philippa in der Kirche werde singen können, zur Ehre Gottes. Einen Augenblick vergaß er sich. Als der Propst nämlich fragte, ob er römisch-katholisch sei, antwortete er wahrheitsgemäß. Und der alte Pfarrherr, der nie einen leibhaftigen Katholiken gesehen hatte, verfärbte sich ein bisschen. Indessen vergnügte es den Propst, dass er Französisch sprechen konnte. Es erinnerte ihn an seine Jugendzeit, als er die Schriften des großen französischen Lutheraners Lefebvre d'Etaples studiert hatte. Und da niemand Achille Papin lang widerstehen konnte, wenn er sein Herz wirklich an eine Sache gehängt hatte, gab der Alte schließlich seine Zustimmung und bemerkte seiner Tochter gegenüber, »Gottes Wege laufen übers Meer und durchs Schneegebirg, wo ein Menschenauge keine Spur gewahrt.« So fanden sich also der große französische Sänger und die junge Anfängerin aus Norwegen zur Arbeit zusammen. Achilles Erwartung steigerte sich zur Gewissheit, die Gewissheit zur Begeisterung. Er dachte, das war ein Irrtum, als ich glaubte, ich würde alt. Meine größten Triumphe liegen noch vor mir. Die Welt wird noch einmal an Wunder glauben, wenn wir zwei zusammen singen. Nach einiger Zeit konnte er sein Wunschbild nicht länger für sich behalten. Er erzählte Philippa davon. »Wie ein Stern würde sie aufgehen«, sagte er ihr, »und höher steigen als je eine Diva der Vergangenheit und Gegenwart. Kaiser und Kaiserin, die kaiserliche Prinzessin, die großen Damen und Schöngeister von Paris würden sie hören und Tränen dabei vergießen. Auch das einfache Volk würde sie anbeten, und den Entrechteten und Unterdrückten würde sie Trost und Kraft bringen. Wenn sie, am Arm ihres Lehrers, die große Oper verließe, würde ihr die Menge die Pferde ausspannen und sie ins Café Anglais ziehen, wo ein prächtiges Souper ihre harrte.« Philippa erzählte dem Vater und der Schwester nichts von diesen Zukunftsaussichten. Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie etwas vor den beiden geheim hielt. Nun kam es zu dem, dass der Lehrer seiner Schülerin die Rolle der Zerlin in Mozarts Don Giovanni zu studieren aufgab. Er selber, wie oft genug vorher, sang den Don Giovanni. Nie im Leben hatte er so gesungen. In dem Duett im zweiten Akt, dem sogenannten Verführungsduett, brachte ihn die Himmelsmusik und der Zusammenklang der beiden Himmelsstimmen völlig aus der Fassung. Als die letzte Note dahinschmolz, fasste er Philippas Hand, zog die junge Frau an sich und küsste sie feierlich, wie ein Verlobter seine Braut am Altar küssen mochte. Dann ließ er sie gehen. Der Augenblick war zu erhaben für jedes weitere Wort, jede weitere Bewegung. Mozart selbst blickte auf sie beide herab. Philippa ging nach Hause, sagte ihrem Vater, sie wünsche keine Gesangsstunden mehr zu nehmen und bat ihn, er möchte das Monsieur Papin brieflich mitteilen. »Und auch über Wasserflüsse läuft Gottes Weg, mein Kind«, bemerkte der Propst. Als Achille den Brief des Alten erhielt, saß er eine Stunde wie gelähmt. Er dachte, »Ich habe mich geirrt. Mein Tag ist zu Ende. Nie wieder werde ich der göttliche Papa. Und die Welt, die elende Unkrautsteppe, hat ihre Nachtigall verloren.« Später dachte er, »Was hat sie denn nur, die kleine Range? Ich habe sie wohl gar geküsst?« Und zum Schluss, »Da hab ich mein Leben für einen Kuss verloren und kann mich nicht einmal erinnern an den Kuss. Don Giovanni küsste Celine und Achille Papin muss dafür bezahlen. Das ist künstlerlos.« Im Propsthaus bemerkte Martin, dass die Sache tiefer ging und forschte im Gesicht der Schwester. Einen Augenblick, und der Gedanke machte sie zittern, hatte sie das Gefühl, der fremde Herr, der römisch-katholische, könnte versucht haben, Philippa zu küssen. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass ihre Schwester über etwas in ihrer eigenen Natur überrascht und erschrocken sein könnte. Achille Papin verließ Berlevoc mit dem nächsten Boot. Von diesem Gast aus der großen Welt sprachen die Schwestern nur wenig. Es fehlte ihnen an den richtigen Worten dazu. Ein Brief aus Paris. 15 Jahre später, in einer regnerischen Juninacht des Jahres 1871, wurde dreimal heftig am Klingelzug des Gelben Hauses gerissen. Die beiden Hausherrinnen öffneten und fanden eine üppig gebaute, schwarzhaarige, totenblasse Frau mit einem Bündel am Arm vor der Tür stehen, die sie anstarrte, einen Schritt vortrat und plötzlich wie tot auf der Schwelle niedersank. Als die erschrockenen Damen sie ins Leben zurückgerufen hatten, setzte sie sich auf, schaute sie abermals lang aus ihren tiefliegenden Augen an, wühlte, ohne bei all dem ein Wort zu sprechen, in ihrer durchnässten Kleidung und brachte einen Brief zum Vorschein, den sie den beiden überreichte. Er war richtig an sie adressiert, jedoch in französischer Sprache. Die Schwestern steckten die Köpfe zusammen und lasen. Der Brief lautete: »Meine Damen, erinnern Sie sich noch an mich? Mir, wenn ich an Sie denke, wird immer das Herz weit und alles duftet nach Maiglöckchen. Obwohl die Erinnerung an einen Franzosen und seine Ergebenheit Sie dazu vermag, einer Französin das Leben zu retten? Die Überbringerin dieses Briefes, Madame Babette Erzan, hat ebenso wie meine göttliche Kaiserin aus Paris fliehen müssen. Der Bürgerkrieg hat in unseren Straßen getobt. Franzosen haben französisches Blut vergossen. Die edelgesinnten Kommunarden, die die Menschenrechte verteidigen wollten, hat man zermalmt und vernichtet. Madame Erzans Gatte und Sohn, beide hervorragende Damenfriseure, wurden füsiliert. Sie selbst hat man als Petroleuse festgenommen. Das Wort bezeichnet hier Ortsfrauen, die Häuser mit Petroleum in Brand stecken. Und sie ist mit knapper Not den blutbefleckten Händen des Generals Galifet entronnen. Sie hat all ihre Habe verloren und kann nicht länger in Frankreich bleiben. Ein Neffe von ihr ist Koch auf der Anna Kolbjörnsson, die nach Christiania fährt, meines Wissens die Hauptstadt von Norwegen. Er hat seiner Tante die Überfahrt verschafft. Ihr letzter, trauriger Ausweg. Da sie weiß, dass ich ehemals ihr herrliches Land besucht habe, wendet sie sich an mich mit der Frage, ob in Norwegen gute Menschen wohnen, und mit der Bitte, ihr in diesem Fall einen Empfehlungsbrief mitzugeben. Die beiden Worte »gute Menschen« rufen mir alsbald ihr Bild ins Gedächtnis. Ihr mir so teures Bild. Ich schicke sie zu Ihnen. Wie sie von Christiania nach Berlevåg kommen soll, weiß ich nicht, da mir die Landkarte von Norwegen nicht gegenwärtig ist. Es handelt sich aber um eine Französin, und Sie werden finden, dass ihr auch jetzt noch im Unglück erfinderischer Sinn, Menschlichkeit und wahre Seelengröße eigen sind. Bei allem Ihrem Kummer beneide ich Sie. Sie wird Ihnen ins Antlitz blicken. Indem Sie sie gnädig aufnehmen, schicken Sie bitte auch ein gnädiges Gedenken nach Frankreich. 15 Jahre lang, Fräulein Philippa, habe ich mich gegrämt, dass Ihre Stimme nicht die Pariser große Oper mit Wohlklang hat erfüllen dürfen. Wenn ich zu dieser nächtlichen Stunde Ihrer gedenke, zweifellos umgeben von einer zärtlichen, lebensfrohen Familie, und wenn ich mich selber ansehe, grau und einsam und vergessen von denen, die mir einst Beifall und Verehrung darbrachten, dann will mir scheinen, Sie haben den besseren Teil im Leben erwählt. Was ist schon Ruhm? Was ist schon öffentliches Ansehen? Das Grab wartet auf uns alle. Und doch, Sie schneegeborener Sopran, während ich dies schreibe, sagt mir ein Gefühl, dass das Grab nicht das Ende ist. Im Paradies werde ich Ihre Stimme wieder hören. Dort werden Sie singen, furchtlos und ungehemmt, so wie Gott es Ihnen bestimmt hat. Dort werden Sie die große Künstlerin sein, als die Gott Sie schuf. Und ein Entzücken für die Engel. Babette kann kochen. Geruhen Sie, meine Damen, die tief ergebene Huldigung entgegenzunehmen eines Freundes aus uralter Zeit, Achille Papin. Unten auf dem Briefblatt waren als ein Postskriptum säuberlich die beiden ersten Takte des Duetts zwischen Don Giovanni und Celine abgemalt. So. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Die zwei Schwestern hatten bisher nur ein kleines 15-jähriges Dienstmädchen zur Hilfe im Haus gehabt und mussten sich sagen, dass sie sich unmöglich eine ältere, erfahrene Wirtschafterin leisten könnten. Babette aber erklärte ihnen, bei den von Monsieur Papin empfohlenen guten Menschen diene sie umsonst. Sie werde auch bei niemandem anderen in Dienst treten. Wenn sie sie wegschickten, müsse sie sterben. So blieb also Babette im Haus der Propsttöchter 12 Jahre lang bis zur Zeit dieser Geschichte. Sie sind in der Erzählung Babettes Fest von der dänischen Schriftstellerin Tanja Blixen 1885 bis 1962. Mitten im ersten Teil unserer zweiteiligen Lesung bei Bayern 2 in den Radiotexten am Donnerstag. Tanja Blixen, eine Frau mit einem an Abenteuern durchaus reichen Leben, ihre Biografie diente ja als Vorlage für den Spielfilm Jenseits von Afrika. Aber in der Geschichte von Babette schlägt sie ganz leise Töne an. Wie immer ist die Lesung auch als Podcast zu finden. Und hier geht's weiter. Ruhiges Leben. Als Babette ankam, war sie abgehärmt und verschreckt, wie ein gejagtes Wild. In der neuen, freundlichen Umgebung aber gewann sie bald das Aussehen einer bewährten, vertrauenswürdigen Bedienerin. Als Bettlerin schien sie einzuziehen. Bald erwies sie sich als sieghafte Natur. Ihr stilles Antlitz, ihr unbeirrbarer, tiefer Blick hatten magnetische Gewalt. Unter ihren Augen bewegten sich die Dinge lautlos an ihre Plätze. Ihre Herrinnen hatten zuerst, so wie damals der Propst, ein wenig bei dem Gedanken gezittert, eine Papistin unter ihrem Dach aufzunehmen. Indessen wollten sie einem hart geprüften Mitmenschen nicht gern mit Bibelunterricht beschwerlich fallen, abgesehen davon, dass sie ihres Französischen nicht so ganz sicher waren. Sie einigten sich stillschweigend darauf, das Vorbild eines gut lutherischen Lebens werde zur Bekehrung der Dienerin das beste Mittel sein. Babettes Gegenwart im Haus wurde auf diese Weise sozusagen zu einem moralischen Ansporn für die Bewohnerinnen. Auf Monsieur Papins Behauptung, dass Babette kochen könne, hatten sie kein Zutrauen gesetzt. In Frankreich, das wussten sie, aßen die Leute Frösche. Sie zeigten Babette, wie man Stockfisch und Brotsuppe mit Bier zubereitet. Während der Vorführung wurde das Gesicht der Französin völlig ausdruckslos. Binnen einer Woche aber kochte Babette ihren Stockfisch und ihre Brotsuppe mit Bier so tadellos, als wäre sie in Berlevoort geboren und groß geworden. Der Gedanke an überzüchtetes französisches Wohlleben war der nächste Punkt, der die Propsttöchter beunruhigte und schreckte. Am ersten Tag nach Babettes Dienstantritt nahmen sie sie beiseite und setzten ihr auseinander, sie seien arme Leute und ein üppiger Küchenzettel wäre in ihrem Fall sündhaft. Was für sie gekocht würde, müsse von äußerster Einfachheit sein. Nur auf die Suppennäpfe und Esskörbe für ihre Armen sei allenfalls Sorgfalt zu verwenden. Babette nickte mit dem Kopf. Als junges Mädchen teilte sie den Damen mit, sei sie Köchin bei einem alten Geistlichen gewesen, einem Heiligen durch und durch. Die Schwestern beschlossen daraufhin, den französischen Gottesmann an Askese zu übertreffen. Und sie stellten fest, dass von dem Tage an, da Babette die Wirtschaftsführung übernahm, sich die Ausgaben auf wunderbare Weise verringerten und die Suppennäpfe und Esskörbe eine neue, geheimnisvolle Kraft der Anregung und Stärkung für die Armen und Kranken erlangten. Auch die Welt außerhalb des Gelben Hauses musste Babettes vorzügliche Eigenschaften zur Kenntnis nehmen. Die Ausländerin lernte zwar nie die Sprache ihrer neuen Heimat sprechen, doch drückte sie in ihrem gebrochenen Norwegisch noch den halsabschneiderischsten Handelsleuten von Berlevåg die Preise. Am Fischereihafen und auf dem Markt verbreitete sie Furcht und Schrecken. Die alten Brüder und Schwestern, die anfangs misstrauisch auf die ausländische Weibsperson in ihrer Mitte geblickt hatten, nahmen eine glückliche Veränderung im Leben ihrer kleinen Schwestern wahr, freuten sich dessen und hatten ihren Nutzen davon. Sie bemerkten, dass Mühen und Sorgen aus deren Dasein fortgezaubert waren und dass sie nun Geld fortgeben konnten und Zeit hatten für die Heimlichkeiten und Klagen ihrer alten Freunde und Frieden für besinnliche Beschäftigung mit himmelsnahen Dingen. Im Laufe der Zeit schloss so manches Mitglied der Gemeinde Babettes Namen in sein Gebet ein und dankte Gott für die stumme Fremde, diese dunkle Martha im Haus ihrer beiden blonden Marien. Der Stein, den die Baumeister beinahe verworfen hätten, war zu einem wichtigen Eckstein geworden. Die Damen vom Gelben Haus waren die einzigen, die wussten, dass ihr Eckstein geheimnisvolle und beunruhigende Wesenszüge trug, als wäre er entfernt verwandt mit dem schwarzen Stein von Mekka, der Kaaba selbst. Babette sprach kaum jemals von ihrem früheren Leben. Wenn die Schwestern ihr in der Anfangszeit wegen ihrer Verluste freundlich Trost zusprechen wollten, war sie ihnen mit jener Menschlichkeit und wahren Seelengröße entgegengetreten, von der Monsieur Papin geschrieben hatte. »Was wollen Sie, meine Damen?« hatte sie geantwortet und mit den Achseln gezuckt. »Es ist Schicksal.« Eines Tages aber vertraute sie ihnen unvermutet an, dass sie schon seit Jahr und Tag in einer französischen Lotterie eine bestimmte Nummer spiele und dass ein treuer Freund in Paris jedes Jahr den Einsatz für sie erneuere. Da könne sie einmal den Grand Prix, 10.000 Frauen gewinnen. Von da an hatten die Schwestern das Gefühl, dass die Reisetasche ihrer Köchin aus einem Stück Zauberteppich angefertigt sei. Zu einem bestimmten Zeitpunkt mochte sie sich wie in einen fliegenden Koffer hineinsetzen und entschweben, zurück nach Paris. Es konnte auch vorkommen, wenn Martine oder Philippa mit Babette sprachen, dass sie keine Antwort erhielten und sich fragen mussten, ob die Französin ihre Worte überhaupt gehört hatte. Oder sie fanden sie in der Küche, die Ellbogen auf dem Tisch, die Schläfen in die Hände gestützt, tief in die Lektüre eines schweren, schwarz gebundenen Buchs versunken, von dem die Schwestern insgeheim argwöhnten, es müsse ein papistisches Gebetbuch sein. Zuweilen saß sie auch regungslos auf dem dreibeinigen Küchenstuhl, hatte die starken Hände in den Schoß gelegt und starrte aus weit offenen, dunklen Augen vor sich hin, rätselvoll und unheilschwanger, wie eine Pythia auf dem Dreifuß. In solchen Augenblicken merkten sie, dass Babette ein tiefes Wasser war, und dass im Unauslotbaren ihres Wesens Leidenschaften, Erinnerungen und Wünsche verborgen lagen, von denen sie nicht das Geringste ahnen konnten. Ein kalter kleiner Schauder überrieselte sie, und in ihrem Herzen mussten sie denken, ob sie nicht vielleicht doch eine Pétroleuse gewesen ist. Babettes Glückstreffer. Der 15. Dezember war der 100. Geburtstag des verstorbenen alten Propstes. Die beiden Töchter hatten sich lange auf den Tag gefreut und wünschten, ihn festlich zu begehen, als weilte der liebe Vater noch unter seinen Jüngern. Aus diesem Grunde war es für sie ein trauriges und unbegreifliches Erlebnis gewesen, dass im letzten Jahr Zwietracht und Zank in seiner Herde ihr Haupt erhoben hatten. Die Schwestern hatten sich bemüht, Frieden zu stiften, aber sie wussten, es war ihnen misslungen. Es war, als wäre die feine und liebenswerte Ausstrahlung von ihres Vaters Persönlichkeit im Verdunsten begriffen. So wie Hoffmannstropfen verdunsten, wenn man sie unverkorkt in der Flasche auf einem Regal stehen lässt. Sein Hingang hatte eine Tür offen stehen lassen, zu Dingen, die den zwei Schwestern, viel jünger als seine geistigen Kinder, bislang unbekannt waren. Aus einer ein halbes Jahrhundert zurückliegenden Vergangenheit, als die von keinem Hirten geleiteten Schafe noch im Gebirge irregelaufen waren, drängten sich ungebetene, widrige Gäste hinter den Gläubigen durch die offene Tür und schienen die engen Räume zu verfinstern und Kälte hereinzulassen. Die Sünden alter Brüder und Schwestern meldeten sich mit spätem, durchdringendem Reueschmerz wie Zahnweh, und auch die Verfehlungen anderer gegen sie kehrten als bitterer Stachel wieder, wie eine Blutvergiftung. Da gab es in der Sektengemeinschaft zwei alte Frauen, die sich vor ihrer Bekehrung gegenseitig verleumdet und einander eine Ehe und eine Erbschaft ruiniert hatten. Jetzt konnten sie sich nicht mehr erinnern, was gestern oder vor einer Woche geschehen war, aber jenes 40 Jahre alte Unrecht wussten sie noch und gingen die alte Rechnung durch mit Gift und Galle aufeinander. Da war ein alter Bruder, dem plötzlich in den Sinn kam, ein anderer Bruder habe ihn vor 45 Jahren geschäftlich übers Ohr gehauen. Es wäre ihm vielleicht lieber gewesen, die Sache aus dem Sinn zu bekommen, aber sie saß da fest wie ein tief eingedrungener, eiternder Splitter. Ein grauhaariger, ehrbarer Schiffer in der Gemeinde und eine runzlige, gottesfürchtige Witwe hatten in ihren jungen Jahren, als sie mit einem anderen verheiratet war, ein Verhältnis miteinander gehabt. Neuerdings nun hatten sie angefangen, sich Skrupel zu machen. Sie schoben die Last der Schuld einander zu und sorgten sich um die möglichen schrecklichen Folgen, die eine Ewigkeit lang andauern würden und von einem Menschen verursacht wären, der doch behauptet hatte, er habe einen lieb. Bei den Zusammenkünften im Gelben Haus erbleichten sie voreinander und vermieden es, sich ins Auge zu sehen. Als der Geburtstag näher kam, fühlten Martin und Philippa die Verantwortung immer schwerer werden. Ob der liebe, immer zuverlässige Vater auf die Töchter herabblicken und sie als unwerte Verwalterinnen anprangern würde? Untereinander besprachen sie sich ein übers andere Mal und wiederholten sich ihres Vaters Ausspruch, dass Gottes Wege auch übers salzige Meer und durchs Schneegebirg laufen, wo ein Menschenauge keine Spur gewahrt. Eines Tages im Sommer brachte die Post einen Brief aus Frankreich für Madame Babette Erson. Das war an sich schon eine Überraschung, denn während all der 12 Jahre hatte Babette nie einen Brief erhalten. Was, fragten sich die Damen des Hauses, konnte darin stehen? Sie brachten ihn in die Küche, um dabei zu sein, wenn sie ihn öffnete und las. Babette öffnete ihn, las, hob die Augen von dem Briefblatt zu den Gesichtern der beiden und erzählte ihnen, dass ihre Nummer in der französischen Lotterie herausgekommen war. Sie hatte 10.000 Francs gewonnen. Die Nachricht machte auf die zwei Schwestern einen solchen Eindruck, dass sie eine geschlagene Minute kein Wort hervorbrachten. Sie waren ihrerseits daran gewöhnt, ihre bescheidene Pension in kleinen Teilbeträgen zu erhalten, und es fiel ihnen schwer, sich die Summe von 10.000 Francs auf einem Haufen vorzustellen. Dann drückten sie Babette die Hand, wobei ihnen selbst die Hand ein bisschen zitterte. Sie hatten noch nie einer Person die Hand gedrückt, die einen Augenblick zuvor in den Besitz von 10.000 Francs gekommen war. Nach einiger Zeit machten sie sich klar, dass die Geschehnisse für sie nicht weniger zu bedeuten hatten als für Babette. Das Land Frankreich, fühlten sie, erhob sich langsam überm Horizont ihrer Dienerin, und im selben Maße wankte ihre eigene Existenz unter ihren Füßen. Die 10.000 Francs, die Babette reich machten, wie arm wurde das Haus davon, in dem sie gedient hatte. Eine nach der anderen begannen alte, längst vergangene Sorgen und Beschwerlichkeiten, sie aus den vier Ecken der Küche anzustarren. Die Glückwünsche erstarben ihnen auf den Lippen, und die zwei frommen Frauen schämten sich ihres Schweigens. Während der folgenden Tage eröffneten sie ihren Freunden die Nachricht mit fröhlicher Miene. Doch es tat ihnen gut, als sie sahen, wie die Gesichter ihrer Freunde beim Zuhören traurig wurden. Die Gemeinde empfand, dass niemand Babette einen Vorwurf machen konnte. Vögel streben ins Nest zurück und Menschenkinder in ihr Geburtsland. Doch vergegenwärtigte sich die gute und getreue Dienerin, dass sie mit ihrem Weggang aus Berlevåg viele alte und bedürftige Leute in einer Notlage zurücklassen würde? Die kleinen Schwestern würden nun keine Zeit mehr für die Kranken und Mühseligen haben. Wahrlich, wahrlich, Lotterien waren Teufelswerk. Schließlich traf dann auch das Geld ein, durch Firmen in Christiania und Berlevåg angewiesen. Die beiden Damen halfen Babette beim Zählen und gaben ihr ein Kästchen zur Aufbewahrung. So machten sie eigenhändige und recht intime Bekanntschaft mit den fatalen Papierfetzen. Sie wagten nicht, Babette danach zu fragen, wann sie abreisen wollte. Vielleicht bestand doch Grund zu der Hoffnung, dass sie noch über den 15. Dezember bliebe? Die Schwestern waren sich nie ganz klar darüber gewesen, wie viel die Köchin von ihren Privatgesprächen auffing oder gar verstand. Deshalb waren sie überrascht, als Babette an einem Septemberabend ins Wohnzimmer kam, bescheidener und zurückhaltender, als sie sie je gesehen hatten, und sich eine Vergünstigung erbat. Sie bitte darum, sagte sie, dass man sie am Geburtstag des Propstes ein Festessen kochen lasse. Die Damen hatten nicht beabsichtigt, überhaupt ein Essen zu geben. Ein karger, kalter Imbiss mit einer Tasse Kaffee war die aufwendigste Mahlzeit, zu der sie jemals einen Gast gebeten hatten. Aber Babettes dunkle Augen waren so eifrig und flehend wie die eines Hundes, und sie erklärten sich mit ihrem Wunsch einverstanden. Das Gesicht der Köchin leuchtete auf. Doch hatte sie noch mehr vorzubringen. Sie wolle, sagte sie, dieses eine Mal ein französisches Diner kochen. Ein echtes französisches Diner. Martine und Philippa blickten einander an. Der Gedanke war ihnen nicht geheuer. Sie merkten, dass ihrer Fassungskraft entzogen war, was er in sich schließen mochte. Indessen fühlten sie sich gerade von der Seltsamkeit des Ansinnens entwaffnet. Sie hatten keine Einwände zur Hand gegen diesen Vorschlag, ein echtes französisches Diner zu kochen. Babette seufzte glücklich, ging aber immer noch nicht. Sie hatte noch eine Bitte vorzutragen. Die Damen sollten ihr erlauben, bat sie, dass sie das französische Essen von ihrem eigenen Geld bezahle. »Nein, Babette«, riefen die Damen aus, »dass sie sich so etwas einfallen lassen könnte. Sie werde doch nicht etwa glauben, dass sie ihr teures Geld für Essen und Trinken ausgeben ließen. Und noch dazu für sie. Nein, Babette, das komme nicht in Frage.« Babette trat einen Schritt nach vorn. Es war etwas Fürchterliches in der Bewegung, wie im Steigen einer Welle. War sie so nach vorn geschritten, 1871, und hatte eine rote Fahne auf die Barrikade gepflanzt? Sie begann eine längere Rede in ihrem krausen Norwegisch mit klassischer französischer Beredsamkeit. Ihre Stimme war wie Gesang. »Meine Damen«, hatte sie auch nur einmal in all den 12 Jahren um einen Gefallen gebeten? Nein. Und warum nicht? Ach, meine Damen, Sie, die Sie tagtäglich Ihre Gebete sprechen, können Sie sich vorstellen, wie einem Menschenherzen zumute ist, das niemals etwas bitten darf? Worum hätte Babette denn auch schon bitten sollen? Um nichts. Heute Abend hatte sie eine Bitte, so recht aus Herzensgrund. Fühlen Sie denn nicht, meine Damen, dass es Ihnen ansteht, Babette diese Bitte zu gewähren, ebenso freudig, wie der liebe Gott Ihnen Ihre Bitten gewährt hat? Eine Weile sagten die Damen nichts. Babette hatte recht. Es war ihre erste Bitte in den 12 Jahren. Sehr wahrscheinlich würde es ihre letzte sein. Sie ließen sich die Sache durch den Kopf gehen. Recht besehen, sagten sie sich, war ihre Köchin inzwischen besser gestellt als sie selber. Und ein Abendessen konnte einer Person nicht allzu viel ausmachen, die 10.000 Francs besaß. Ihre schließlich gegebene Zusage veränderte Babette vollständig. Sie sahen, dass sie als junge Frau schön gewesen sein musste. Und sie fragten sich, ob nicht vielleicht sie selber in diesem Augenblick erst zum allerersten Mal in Babettes Vorstellung die guten Menschen geworden waren, von denen Achille Papins Brief sprach. Die Schildkröte. Im November begab sich Babette auf eine Reise. Sie habe Vorbereitungen zu treffen, sagte sie den Herrinnen, und müsse 8 bis 10 Tage Urlaub haben. Der Neffe, der sie seinerzeit nach Christiania gebracht hatte, fuhr immer noch diese Route. Ihn müsse sie treffen und einige Dinge mit ihm besprechen. Babette vertrug Seereisen nicht. Sie bezeichnete die eine, die sie gemacht hatte, von Frankreich nach Norwegen, als ihr abscheulichstes Erlebnis. Nun aber war sie seltsam gefasst und entschlossen. Die Damen hatten das Gefühl, dass ihr Herz bereits in Frankreich war. Nach 10 Tagen erschien sie wieder in Berlevåg. Ob sie all ihre Angelegenheiten nach Wunsch erledigt habe, erkundigten sich die Damen. Ja, war die Antwort. Sie habe ihrem Neffen gesprochen und ihm ein Verzeichnis der Waren übergeben, die er ihr aus Frankreich mitbringen sollte. Für Martine und Philippa war das ein dunkler Ausspruch. Doch hatten sie wenig Neigung, sich mit Babette über ihre Abreise zu unterhalten und stellten ihr daher keine weiteren Fragen. Babette zeigte sich in den nächsten Wochen etwas unruhig. Eines Dezembertags aber verkündete sie ihren Herrinnen triumphierend, dass die Waren in Christiania angekommen, dort umgeladen worden und am heutigen Tag in Berlevåg angelangt seien. Sie habe, fügte sie hinzu, einen alten Mann mit einem Schubkarren gewonnen. Der werde ihr alles vom Hafen ins Haus transportieren. Aber was für Waren eigentlich, Babette, wollten die Damen wissen. Was für Waren, erwiderte Babette. Die Waren, Madame. Die Zutaten zum Geburtstagsessen. Gott sei Lob und Dank, sie seien alle in gutem Zustand aus Paris eingetroffen. Babette war in diesem Augenblick, wie der Flaschenteufel im Märchen, bereits zu solch gewaltigen Dimensionen herangewachsen, dass die beiden Damen sich winzig klein neben ihr vorkamen. Sie sahen nun das französische Diner auf sich zukommen als ein Ding von unberechenbarem Wesen und Ausmaß. Indessen hatten sie niemals im Leben ein Versprechen nicht eingehalten, und so gaben sie sich denn der Köchin in die Hand. Gleichwohl, als Martine eine Karrenlast von Flaschen in der Küche anrollen sah, erstarrte sie. Sie berührte die Flaschen und hob eine hoch. »Was ist da drin, Babette?« fragte sie. »Doch nicht Wein?« »Wein, Madame«, erwiderte Babette, »nein. Ein Clos Vougeot. Von 1846. Nach einer Weile fügte sie hinzu, von Philippe, in der Rue Montorgueil. Martine hatte nicht im Entferntesten geahnt, dass ein Wein einen eigenen Namen haben könnte, und musste verstummen. Später am Abend öffnete sie auf ein Klingeln und sah sich abermals dem Schubkarren gegenüber, hinter dem diesmal ein rothaariger Schiffsjunge stand, als wäre der alte Mann inzwischen von Kräften gefallen. Der Junge grinste sie an, als er einen riesigen, unbestimmbaren Gegenstand von dem Schubkarren hob. Im Lampenschimmer sah er aus wie eine Art grün-schwarzer Stein, aber als er auf dem Küchenboden abgesetzt war, ließ er plötzlich einen schlangenähnlichen Kopf nach außen schießen und gemächlich hin und her wackeln. Martine hatte Abbildungen von Schildkröten gesehen und als Kind sogar selber eine Zwergschildkröte als Spielzeug besessen, aber das Ding hier war von unförmiger Größe und schrecklich anzusehen. Sie drückte sich wortlos rückwärts zur Küche hinaus. Sie wagte nicht, ihrer Schwester zu berichten, was sie gesehen hatte. Sie verbrachte eine nahezu schlaflose Nacht. Sie dachte an ihren Vater und hatte das Gefühl, dass sie und ihre Schwester ausgerechnet an seinem Geburtstag sein Haus für einen Hexensabbat zur Verfügung stellten. Als sie endlich einschlief, hatte sie einen schrecklichen Traum. Babette, träumte sie, vergiftete die alten Brüder und Schwestern, Philippa und sie selbst. Frühmorgens erhob sie sich, zog ihren grauen Mantel an und ging auf die dunkle Straße hinaus. Sie wanderte von Haus zu Haus, vertraute sich den Brüdern und Schwestern an und bekannte ihre Schuld. Sie und Philippa, sagte sie, hätten es nicht bös gemeint. Sie hätten ihrer Dienerin eine Bitte erfüllt und nicht vorhergesehen, was daraus entstehen würde. Nun könne sie nicht sagen, was beim Geburtstag ihres Vaters den Gästen an Speis und Trank vorgesetzt würde. Die Schildkröte erwähnte sie nicht ausdrücklich, doch in ihrem Gesicht und Stimmklang war das Erlebnis gegenwärtig. Die alten Leute, wie bereits berichtet, hatten allesamt Martine und Philippa als kleine Mädchen gekannt und miterlebt, wie sie über eine zerbrochene Puppe bittere Tränen vergossen hatten. Die Tränen jetzt in Martins Augen machten auch ihnen die Augen feucht. Am Nachmittag kamen sie zusammen und sprachen die Sache durch. Bevor sie auseinandergingen, gelobten sie einander, dass sie den kleinen Schwestern zuliebe an dem großen Tag unter keinen Umständen über Speis und Trank ein Wort verlauten lassen wollten. Nichts, was man ihnen vorsetzen würde, und sollten es selbst Frösche oder Schnecken sein, würde ihren Lippen ein Sterbenswort entringen. »Denn ob sie auch schweiget«, sagte ein weißbärtiger Bruder, »die Zunge ist doch allemal klein unter den Gliedern des Leibes und bewirket doch viel. Die Zunge kann kein Mensch bezähmen. Sie ist zuchtlos und vom Übel und ist voller Gift. Am Tag unseres Meisters wollen wir unsere Zungen reinmachen von allem Geschmack und sie reinigen von aller Lust und allem Ekel der Sinne, um sie zu bewahren und zu behüten für das höhere Geschäft des Lob- und Dankgesanges.« So spärlich waren die Begebenheiten im stillen Leben der Berleworker Bruderschaft, dass sie sich in diesem Augenblick tief bewegt und erhoben fühlten. Sie bekräftigten ihr Gelübde mit einem Händedruck, und ihnen war zumute, als täten sie es im Angesicht ihres Meisters. Tanja Blixen, Babettes Fest, gelesen von Wiebke Puls. Erster von zwei Teilen. Regie Irene Schuck. Nach der Übersetzung von W.E. Süßkind. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks von 2014. Am kommenden Donnerstag hören Sie die zweite der beiden Folgen. Und das ist dann auch unser letzter Donnerstagstermin in diesem Jahr. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Alles Gute wünscht Judith Heidkamp.